Ach ja. Ah, das sieht aus, als wären wir live. Wir bekommen ein Nick hin, wir können starten. Ja. Und die Aufnahme ist auch gestartet. Ja. Ja, das ist schön. Ja, dann, Jürgen, würde ich sagen, fahr ab. Soll ich wirklich das Intro reinspielen auf die Gefahr hin, dass uns das jetzt die Ohren wegbläst? Ja, fahr ab. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo und herzlich willkommen zu einer Live-Folge von Ach, oder sollte ich sagen, mehrfach A. Das weiß ich nicht, ob du das sagen solltest. Du solltest aber vielleicht erklären, was hier gerade passiert und warum wir den Dominik heute nicht dabei haben. Also, wir sind aufgebrochen in das ferne Leipzig, um am 34. Chaos Communication Kongress vor Ort einen Live-Podcast zu machen. Und das Traurige ist, dass uns Dominik heute nicht in Persona begleiten konnte. Jürgen ist aber dabei und wir haben drei wundervolle Gäste, die ich jetzt einfach mal bitte, sich entgegen dem Uhrzeigersinn vorzustellen. Das heißt, wir fangen hier drüben an mit Judith. Hallo, guten Abend zusammen. Judith, was tust du so? Was machst du eigentlich hier? Ja, Podcasten heute schon zum wiederholten Male. Ich habe den Erbstücke-Podcast aufgenommen, vorher dessen Teil ich bin, und Raumpatrouille Orion, also Märchen von übermorgen, habe ich aufgenommen. Genau, mit ganz fabelhaften Co-Podcastern. Außerdem könnte man mich kennen vom Schreibweisen-Podcast und ja, von Puerto Partida vielleicht. Genau. Du kommst also ein bisschen rum. Ein bisschen, ja. Sehr schön. So. Zumindest verbal. Und daneben sitzt direkt Adrian, hallihallo. Ich kann mich viel kürzer vorstellen. Ich habe nämlich nur einen einzigen eigenen Podcast, und zwar Appcoholics. Geht um Wissen, Wissenschaft und hauptsächlich gute Laune. Und eigentlich war es das schon. Ich bin sehr gespannt, was mir der Abend heute hier bei euch bringt. Ich glaube, du bist ganz gut aufgehoben hier dann. Ja. Ja. Mhm. Einfach so jetzt mein Bauchgefühl. Ja, okay. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Und als dritte Person in der Runde sitzt hier noch Lisa alias Molana, eine Hälfte vom Zeichnerrunde-Podcast. Aber den kennen unsere Hörer ja, oder? Den haben wir jetzt schon so oft erwähnt. Den haben wir jetzt schon so oft vorgestellt. So, ja, wie schon gesagt, den Dominik haben wir nicht dabei, aber der Dominik, den tragen wir natürlich in unseren Herzen, und in dem speziellen Fall trage ich ihn auch in meinem Telefon. Deswegen lasse ich ihn mal kurz seinen Senf zu dem Ganzen dazugeben. Oh Mann, ich wünschte, jemand würde mal die Regeln erklären. Ich schlage vor, Philipp, du tust ihm den Gefallen. Okay, wie immer gibt es mindestens 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Sonst gibt es keinerlei Einschränkungen. Und mitraten ist zu Hause an den technologischen Endgeräten zum Zuhören natürlich immer gern erwünscht. Und die erste Person kommt heute von Jürgen, der schon sein Handy gezückt hat und zurecht scrollt. Von daher, gib uns die Hinweise, Jürgen. Ja, also glaubt ihr, dass ihr die Regeln verstanden habt? Dann, glaube ich, fange ich mal mit einer Person an, zum Aufwärmen, sag ich mal. Auch wenn ihr es vielleicht nicht glaubt, am Anfang meiner Karriere steht eine Apotheke in Bielefeld. Ist es Kurt Cobain, um den alten Karlauer aufleben zu lassen? Ich wusste, dass du das sagen würdest. Nein, es ist nicht Kurt Cobain. Die Person gibt's gar nicht, weil Apotheke in Bielefeld, hallo? Deswegen sage ich auch, wenn ihr es vielleicht nicht glaubt. Es ist Karl Koch. Es ist Karl Koch? Nein, es ist nicht Karl Koch. Ach. Wer ist Karl Koch? Es ist so eine, ich nenne es jetzt mal Hackerlegende, was jetzt hier örtlich gut zu dem Treffen hier passen würde. Es ist auch nicht Robert Koch. Ach. Es ist überhaupt kein Koch. Schade. No. Okay. In den 1930er Jahren erhielt mein Unternehmen als eines von nur 30 in Deutschland die Auszeichnung Nationalsozialistischer Musterbetrieb. Ob das eine Auszeichnung ist? Ja, doch. Zum damaligen Zeitpunkt man wahrscheinlich sollte schon. Man sollte nicht stolz drauf sein, aber es ist... Okay. Man kann auch negativ ausgezeichnet werden, oder? Ja, das stimmt. Also, ja, okay. Es gibt ja auch so Big Brother Awards und den Goldenen Windbeutel. Die goldene Himbeere. Doch. Ananas, ja, okay. Bestes China-Restaurant. Südlich des Weißen Quartors. Hat gerade jemand was von Gourmet-Tempel erzählt? Das nein. Gibt euch das schon irgendwie eine Richtung? Nee, ne? Also eine zeitliche Einordnung. Eine zeitliche Einordnung, das stimmt. Das ist schon mal ganz gut. Dann gebe ich euch mal den dritten Hinweis. Ich bin der Begründer einer erfolgreichen Dynastie an Geschäftsmännern. Söhne, Enkel, Urenkel, viele meiner Nachfahren führen nicht nur mein Unternehmen fort, einige sogar meinen Vor- und Nachnamen. Dr. Edgar. Ja! Wow! Ausgehauen. Allen Respekt. Ich wusste, das ist ein leichtes zum Aufwärmen, ups, aber. Oh, aber das ist natürlich. Ja. Ich habe gerade an Aldi gedacht. Ich auch. Ich habe gerade. Nee, ich bin später, glaube ich. Ich bin durch Bielefeld. Echt, das wusstest du, dass da. Dass Dr. Edgar da sein Hauptsitz sitzt, dann habe ich gedacht, okay, Apotheke, also irgendwas so mit Pharmazie und so und dann mehrere Generationen und dann. Genau. Aber was für ein doofer Firmennamen, um den immer wieder als Namen weiterzutragen, weil jeder männliche Nachkomme in der nächsten Generation, später natürlich auch bestimmt bei weiblichen, muss einen verdammten Doktortitel machen. Jedes Mal. Das ist doch voll anstrengend. Ja, ich glaube, den haben viele auch weggelassen dann. Also er war irgendwie Doktor. Oder, und die, oder es ist einfach, ja, das DR ist kurz für Dieter oder so. Oder Dietmar. Also ich kaufe nur einen bei Oetker. Soll ich euch noch die restlichen spannenden Fakten zum Dr. Oetker? Hinweis Nummer 4 wäre gewesen, mein Unternehmen übersteht 2 Weltkriege relativ unbeschadet, meine Familie jedoch nicht. Einer meiner Söhne fällt im Ersten Weltkrieg, hinterlässt aber eine schwangere Frau und damit einen Stammhalter. Ich selbst erholte mich nie von diesem Rückschlag und verstarb, wie manche sagen, an einem gebrochenen Herzen, im Alter von nur 56 Jahren. Meine Familie stiftete in meiner Wahlheimat Bielefeld eine Eissporthalle und finanzierte eine Kunsthalle. Die Halle hätte nach dem 2. Ehemann meiner verwitweten Tochter benannt werden sollen. Also der hieß ausnahmsweise mal nicht Dr. Oetker. Die Stadt Bielefeld lehnte das jedoch aufgrund seiner Nähe zur NSDAP ab. Aufgrund dieser Namensstreitigkeiten wurde die Unterstützung nachträglich zurückgezogen. Also gut, das wäre jetzt auch noch kein so richtig guter Hinweis gewesen. Nee, ich wäre wieder weiter weggerückt von. Ja, ja, das war ja auch der. Also der beste Hinweis ist Nummer 7. Achso, nee, halt Nummer 6 fehlt noch. Neben unserem Kerngeschäft diversifizierten wir nach dem Zweiten Weltkrieg und bauten den Unternehmensbereich Schifffahrt aus. Was? Später, also, das hätte ich jetzt. Ja, pass auf. Später kamen auch noch Hotels, Brauereien und eine Bank hinzu. Heute gehören über 400 Firmen in 6 Geschäftsbereichen zum Konzern. Ja, irgendwo ganz müssen wir den ganzen Pudding anlegen. Also das ist echt, das war mir auch nicht klar, wo die überall Aktien drin haben. Super. Aber Pudding ist wie immer ein Spitzenhinweis. Mm. Philipp, unser firmeneigenes Propellerflugzeug trägt den Spitznamen Puddingmeise. Also, ist das niedlich? Ich finde, da hätte man es dann wissen sollen, eigentlich. Ja. Man hätte es auch an dem übernächsten noch vielleicht festmachen können. Jetzt haben wir noch, nachdem mir mein Schwiegersohn und später mein Enkelsohn in den Chefsessel gefolgt sind, steht nun zum ersten Mal jemand ohne Familienbezug an der Firmenspitze. Oh. Also tatsächlich ist es gerade, das Unternehmen droht auseinanderzubrechen, sage ich euch. Da ist. Kann Pudding auseinanderbrechen? so auseinanderbröckeln. Ja, wenn er nicht gekocht ist. Stimmt. Oh. Oder wenn er zu dickflüssig ist, ja, dann kannst du ihn auch richtig schneiden. Ja. Ja. Okay. Nein, dickflüssig und nicht gekocht, dann kann man schnell schneiden, aber nicht langsam. Oh, das ist gut. Und jetzt was, da weiß ich nicht, ob man sich wirklich noch dran erinnert. Einer meiner Enkel, oder vielleicht Urenkel, wer behält da schon den Überblick, wurde mal entführt und erst gegen die Zahlung von 21 Millionen D-Mark wieder freigelassen. Das ist bis heute das höchste jemals von jemandem ausbezahlte Lösegeld. Oh. Ich würde immer noch auf die Aldi-Brüder tippen. Immer noch? Immer noch. Wurde da jemand entführt? Nee. Ist ja nicht die Aldi-Brüder. Wo wurde noch mal jemand entführt? Lindberg wurde noch jemand entführt. Ne? Das Lindberg mal eben noch, oder? Aber ich hatte im Vorfeld einer von angekündigt, ich habe kein großes Geschichtswissen übrigens. Achso, stimmt. Da war ja was. Ich kann mir keine Namen merken. Das ist ganz die beste Voraussetzung im Podcast. Dann hätte ich noch den ultimativen Hinweis Nummer 10. Mein Erfolg basiert auf der genialen Idee, Backpulver in vorportionierte Päckchen zu füllen und zusammen mit einem Backbuch zu verkaufen. Das wäre es jetzt gewesen, spätestens, oder? Das wäre es gewesen. Adidas. Adidas, genau. Top. Die Gebrüder Puma und Adidas. Woher hast du solche skurrilen Fakten? Das steht, glaube ich, fast alles auf Wikipedia. Also, bis auf einen, glaube ich, stand alles auf Wikipedia. Strange. Gut. Gut. Aber das war jetzt nur zum Aufwärmen. Das war das gilt gar nicht. So, das war außer Konkurrenz. Das ja, war, linke Arschbacke. Das war viel zu leicht. Okay, Runde 2. Das Schöne ist, dass Dominik wohl wissend, dass er heute nicht da sein wird, uns auch ein Rätsel gestiftet hat, das ich euch jetzt der Reihe nach vorspielen werde. Ich weiß es leider schon, deswegen werde ich mich so ein bisschen zurückhalten. Ach so, okay. Aber ich werde auch mal seinen obligatorischen Warnhinweis vorweg schießen. Dieses Mal habe ich echt Angst, dass ihr es vorzeitig erratet. Das ist. Okay, das ist so. Jedes Mal? Das ist so ein typischer Dominik. Und jetzt Hinweis Nummer 1. Wiederholte Umzüge und ständige Krankheiten in meinen jungen Jahren beeinflussten meine Persönlichkeitsentwicklung. Ich konnte nur schwer Freundschaften schließen und galt zeitlebens als Eigenbrötler, Control-Freak und Workaholic. Die Aldi-Brüder. Ist es Kurt Cobain? Siehst du, wenn er jetzt... Es ist Kurt Cobain. Nein, das ist natürlich nicht Kurt Cobain. Er hat dran gedacht. Siehst du, es ist gut zu wissen, dass die Person tot sein muss, weil sonst hätte ich jetzt gesagt Stephen King. Oh, schöne Idee. Ja. Ja. Nee, das ist, glaube ich, die einzige Regel, an die wir uns bisher immer gehalten haben. Ist es H.P. Lovecraft? Nein. Okay. Ich gebe euch mal, also ich kenne auch die Hinweise nicht, ich kenne nur die Lösung, aber ich gebe euch mal Hinweis Nummer 2. Ja, bitte. Bereits früh war ich von der Musikdarstellung in Form von Noten fasziniert. Zitat: Ich mag es einfach, wie Noten auf dem Papier aussehen. Über meine frühen Kompositionen sagte ich, ich hatte nicht den leisesten bekackten Schimmer, wie es klingen würde. Also, wir suchen einen Komponisten. Ha! Oder geht wohl in die Richtung, ja? Ja, okay. Bis bekackt hatte ich noch an Beethoven, Mozart oder ähnliche gedacht. Aber ich auch. Ich wollte gerade sagen, ich würde es eher andersrum machen, wenn du dir mal anliest. Ich überlege gerade, ich glaube, es war Mozart, der seiner Cousine geschrieben hat. Also damals war ja das Schreiben von Briefen sehr in und auch so ein Zeitvertreib. Da gibt es ganz obszöne Briefe. Ja. Ihr schreibt so ein, ja, heute habe ich irgendwie, saß ich auf dem Stuhl und dann hat es gar furchtbar gestunken. Und man denkt sich so, warum schreibt man sowas? Warum schickt man das eine Cousine? Aber ich glaube, das passt nicht ganz dazu. Auch dafür hat Dominik den richtigen Kommentar. Du bist so schlau, Philipp. Was also, eine billige Lüge. Er hat es auch mit meinem Namen angesprochen, aber da ich mich heraushalten werde, ich gebe euch lieber Hinweis Nummer 3. Meine Geburtsstadt Baltimore hat den 9. August als meinen Tag ausgerufen. Fast noch schmeichelhafter, in der Nähe von Rostock findet seit 1990 ein mir gewidmetes Festival statt. Es treten Coverbands meiner Musik und von mir beeinflusste Künstler auf. Das ist schon ein ziemlich krasser Hinweis eigentlich. Er weiß es. Jemand im Publikum, da im Publikum möchte jemand lösen. Yeah. Es ist Kurt Cobain. Das glaube ich dir. Oh nein. Lass die Leute hier noch ein bisschen schwitzen, bitte. So, jetzt, das hat jetzt den Druck ein bisschen erhöht, ja. Hoffe ich. Mhm. Klingt jetzt erstmal wie jemand, der tendenziell eher jung gestorben ist, weil wenn du so ewig alt geworden bist, dann baust du selbst so viel auf. Eher wenn du jung stirbst, glaube ich, wird eher nach dir Sachen benannt. Von daher hätte ich jetzt sowas gesagt, so Jimi Hendrix oder sowas könnte es sein, von der Alterskategorie her. Ich konnte dir nicht ganz folgen, muss ich zugeben. Es ist Jimi Hendrix. Es ist nicht Jimi Hendrix. Okay. Sind wir bei Hinweis Nummer 4, ja, ne? Ja. Ich veröffentlichte mehr als 100 Musikalben. Das Rolling Stone Magazine führte mich in der Top 100 der größten Musiker aller Zeiten und in den Top 25 der größten Gitarristen aller Zeiten. Dammit. Mehr als 100? Halt, der Top was? Gitarristen aller Zeiten? Ja. Mehr als 100 Alben? Reden wir jetzt von AC/DC? Jetzt aber. Nein? Publikum sagt das nein? Das ist ja völlig absurd. Das ist viel, oder? Ja. Für einen Musiker, ich kenne mich da nicht so aus, aber... Ja, das ist. Jetzt klingt vor allem nach jemand, der nicht primär über eine Band bekannt worden ist, sondern einfach selbst auch Musik produziert hat. Und möchtest du an deiner Theorie des jungen Sterbens festhalten, Philipp? Eher nicht, oder? Nee, nicht mehr unbedingt. Wir hören mal noch weiter rein. Ich hatte unzählige Bands in verschiedensten Besetzungen. Am 4. Dezember 1971 brach bei einem Konzert ein Brand aus, bei dem unsere gesamte Musikanlage vernichtet wurde. Das Deep Purple Stück Smoke on the Water erzählt davon. Wow. Das ist eine echt schöne Geschichte. Jetzt, ja. Brauchen wir nur noch den Namen vom Gitarristen von Deep Purple. Dabei, ich kenne die Deep Purple, die Geschichte von Smoke on the Water anders, dass in... Doch, ach nee. Da ist in Zürich oder in Genf oder nein, in Nein, in Genf hat das Casino gebrannt. Nee, ihr Studio hat gebrannt. Okay. Glaube ich. Meine ich. Nein? Nein? Das Publikum sagt nein. Das Publikum sagt nein. Wir, Das ist eine sehr lustige Schieflage, dass wir Fachpublikum gerade haben. Warum hat er eigentlich nur den Kopfhörer auf und kein Headset? Ja. Das ist jetzt die Frage heute. Vorher in den Regeln kam nichts von Publikumsjoker, oder? Nee. Sonst wären wir ja hier auch nach 10 Minuten fertig gewesen. Das wollen wir ja nicht. Noch hier ein bisschen Motivation vom Dominik? Ja. Ach komm, jetzt aber. Das war Motivation. Ich kämpfte zeitlebens gegen Zensur und war der Meinung, dass Musik Menschen nicht zu verbotenen Handlungen anstiften könne. Zitat: Es gibt mehr Liebeslieder als andere Lieder. Wenn Musik Menschen veranlassen könnte, bestimmte Dinge zu tun, dann würden wir uns alle lieben. Also wenn man mit seiner Oma die Helene Fischer Show angucken muss, dann kann ein das sehr wohl. Aber da ist deine Oma ganz schön modern unterwegs, so, oder? Also in meiner oder Zeit, sehr gehässig. In meiner Zeit waren es, in meiner Zeit waren es die Wildecker Herzbuben und die Flippers. Aber ja. Ja, das bringt euch jetzt auch nicht richtig vorwärts, oder? Zumindest lässt es einen über verbotene Handlungen nachdenken. Wir gucken mal, was noch kommt. 1988 erhielt mein Album Jazz from Hell einen Grammy Award in der Kategorie Best Rock Instrumental Performance. Ja. Ich mutmaßte, die Nominierung sei ein Unfall gewesen und beruhe auf einem perversen Humorverständnis. Das kann natürlich immer der Fall sein. Ich habe irgendwas so im Kopf, aber es hängt fest, es kommt nicht raus. Musikernamen. Ein Kumpel von mir war mal voll der Fan von einem Gitarristen und ich vermute, dass es der ist, aber ich kann keinen Namen. Sehr gut. Mein Vater würde mir jetzt sagen, ist doch völlig klar hier, sagt der. Helene Fischer. Nein, nicht Helene Fischer. Oh. Ich weiß es nicht. Das Lustige finde ich eigentlich, wie alt Dominik gerade gemacht wird durch diese ganzen Aussagen. Ja, das Lustige ist eigentlich, dass ich es eigentlich auch gar nicht niemals erraten hätte. Und jetzt stehe ich aber nicht so dumm da wie sonst, weil jetzt kenne ich die Antwort nämlich schon vorher. Und darf deswegen nichts Dummes zwischenreinrufen. Meine Güte, bist du schlau, Jürgen. Das ist super, ne? Hinweis Nummer 8. Also jetzt müsst ihr euch ranhalten. Ich habe die Rockmusik erheblich beeinflusst. Ja, sowohl durch meine von Stilanleihen und rhythmischer Vielfalt geprägten Kompositionen, als auch durch meine Texte. Diese nahmen Bezug auf Popkultur und Zeitgeschehen und waren oft satirisch oder auch dadaistisch absurd geprägt. Moment, es ist aber nicht Prince, oder? Nein. Prince schreibt nicht die Parody-Songs. Nein. Der Artist Formerly Known, der lebt doch noch, oder? Der heißt jetzt nur nicht mehr Prince. Prince ist gestorben. Vor 2 Jahren, oder? Letztes Jahr? Oh, siehst du, letztes Jahr, wieder was, das ich verpasst habe. Jetzt habe ich es doch geschafft, noch was Dummes zu sagen, schau. Sehr gut. Ich lasse auch keine Gelegenheit aus. Ich mache lieber Hinweis Nummer 9, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Ich teilte meine Eindrücke von der Welt ohne Rücksicht auf Tabus. Sex war ein besonders wichtiges Element meiner Texte. Ein Songtitel über Geschlechtskrankheiten namens Why Does It Hurt When I Pee? Ist da noch das harmloseste. Ach, oh, wir warten. Jetzt denke ich an die Bloodhound-Gang, aber die leben auch noch alle. Muss ich immer an Frank Zappa denken, aber es ist nicht Frank Zappa. Wie heißt der denn? Es ist Frank Zappa. Der hat so viel gemacht. Wahnsinn, ja. Wow. Wahnsinn, okay, das ist echt Wahnsinn. Okay. Also ich habe jetzt, obwohl du ja nicht offiziell die Antwort gegeben hast, ich habe dir das jetzt einfach mal durchgehen lassen. Ja, weil das Publikum schon so vorbeigelegt und sich gefreut hat. Ich habe noch einen 10. Hinweis, der Vollständigkeit halber. Als Dominik neulich mit einem amerikanischen Kollegen im Auto Radio hörte, war dieser doch recht verdutzt, dass Bobby Brown Goes Down in Deutschland tatsächlich im Radio läuft. Im biederen Amerika wäre das schwer vorstellbar. Tja. Wow. Okay. So ist er, der Dominik. Immer eine Anekdote von seinen Arbeitskollegen noch irgendwo mit reingebracht. Gut. Super. Schön. Jo. Dann Runde 3. Dann geht's weiter. So. Philipp, du hast noch was vorbereitet, oder? Okay. Ich habe eine Person für euch vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber ich finde einfach... Das ist schon mal die beste Voraussetzung. Es gibt jetzt tolle kommt. Dinge über sie zu erfahren. Kurt Cobain? Hinweis Nummer 1, es ist nicht Kurt Cobain. Er hat aber hier sofort die Regeln verstanden. Das ist Hinweis Nummer 2. Phänomenal. Nein. Erstens, ich kam am 9. November 1914 im schönen Wien zur Welt. Auf dieser blieb ich bis zum 19. Januar 2000. Ist es Prince? Nein. Nein, wann ist er gestorben? Nee, vor 2 Jahren. Dann nicht. Noch nicht ganz, dann schmeiße ich gleich Hinweis Nummer 2 hinterher. Bitte. Mein Vater war Bankdirektor aus Lemberg, meine Budapester Mutter Konzertpianistin. Daher konnten sie sich meinen Besuch eine Privatschule inklusive Klavier, Ballett und Sprachunterricht leisten. Ballett, dann war es wahrscheinlich eine Frau. Nicht, dass wir das nicht auch können, aber war wohl damals nicht so üblich, oder? Von welchem Jahr? Das Jahr habe ich jetzt schon vergessen. 1914. Bis 2000. Ja, da gab es wahrscheinlich nicht so viel Männerballett. Wobei es nicht auszuschließen. Das ist absolut nicht auszuschließen. Bei so russischen Staatsballetts ist doch knapp die Hälfte Männer, oder nicht? Also, aber der war ja aus Wien. War aus Wien. Mal schauen. Oder sie. Hinweis Nummer 3. Ich war Zeit meines Lebens 6-mal verheiratet, hatte aber auch zahlreiche Affären mit der einen oder anderen Frau. Oh, okay. Also ein Mann, vielleicht. Auch das sagt ein Mann, nicht. Der Ballett gemacht hat und 6-mal verheiratet zu der Zeit. Wie viele Frauen konnten sich das erlauben? Ja, das ist ganz schönes Schubladendenken. So, Gerhard Schröder. Ich möchte euch jetzt mal rügen an der Stelle für ja, so ein bitte. Schubladendenken. Danke. Aber, nee, ich tippe auch auf einen Mann. Hinweis Nummer 4. Als Gegner des Nationalsozialismus erfand ich für die Alliierten eine spezielle Funkfernsteuerung für Torpedos, welches sogenanntes Frequency Hopping, das ist die Frequenzwechsel, von Sender und Empfänger zugleich nutzten. Moment. Untechnische Kurzzusammenfassung. Sie hat im Endeffekt eine Funkfernsteuerung für Torpedos für die Alliierten erfunden. Also war es doch eine Frau. Da gab es einen Talk letztes Jahr auf dem 33C3 zu, oder? Nicht, dass ich wüsste, aber doch, kann durchaus sein. Ja, doch, es war eine Frau. Und auf dieser Technik basiert das WLAN grundsätzlich. Bluetooth. Ja. War es nicht WLAN? Dann war es Bluetooth. Ich weiß nicht, ob WLAN auch Frequency Hopping kann, bin ich nicht genug in Sendeprotokollen drin. Ich habe den Talk gesehen, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie diese Frau Also wir wissen jetzt, um wen es geht, aber wir haben keinen Namen dazu. Aber es war doch eine Frau. Schau, ich sag doch. Ja, aber dieses, ja, doch, genau, es war eine Frau. Ja, dieses Schubladendenken bringt uns ja, nicht weiter. Okay. Hinweis Nummer 5. Ein Film namens Symphonie der Liebe sorgte 1933 für einen Skandal. Dabei sah man in den betroffenen Szenen lediglich mein Gesicht. Der Film wurde im nationalsozialistischen Deutschland verboten. Ja, stimmt. Das war eine Frau und die hat dann noch lauter so Schmuddelfilme gedreht in Amerika. Österreich, Frau, Filme, Sissi. Sissi, die wilde Kaiserin. Die einzige Österreicherin, die ich kenne, die in Filmen vorkommt. Hinweis Nummer 6. 2 Jahre später erschien der Film mit dem Titel Ekstase, gekürzt neu. Warnung vor dem Film lautet: Dieser Film ist jugendverderbend. Klingt gut. Und wenn das nicht ein Verkaufsargument ist, finde ich. Also ich war bei dem Titel schon, hätte ich schon zugeschlagen. Aber überleg mal, du gehst echt so in den Mediamarkt oder so oder in einer anderen großen Handelskette, wie auch immer, und da ist ein Aufkleber auf dem Film drauf und da steht drauf: Dieser Film ist jugendverderbend. Ja, würde ich einfach. Kaufempfehlung, ich, ja, oder? Das ist ja. Mega und wenn er dann noch Ekstase, was, V2 neu heißt? Nee. Nein. Nein, der Film erschien mit dem Titel Ekstase, gekürzt neu. Ach so. Nicht V2. Jetzt dachte ich, das wäre der Titel. Ekstase, gekürzt neu. Nein, ja, es klang so. Das ja, ja. Ja, Entschuldigung. Und ich musste dann so an diese... Ich musste so an diese Namenskonvention dann im Agenturumfeld denken, wenn man ja, so V2 final Druck freigegeben. Druckdaten neu, ja. Ach so, nee, okay. Entschuldigt bitte meinen unqualifizierten Einwurf. Naja, du warst ja nicht allein damit. Sieh, das Leben ist richtig eingepegelt. Ich heiratete 1933 einen deutschen Waffenlieferant. Dieser verbot mir weitere Auftritte in Filmen. Auch verlangte er von mir den Übertritt zum katholischen Glauben. Spaßbremse. Ja, also ja deswegen, echt, deswegen ist er zu den Alliierten gegangen. Ja. Kann ich gut verstehen, ja. Ja, Hinweis Nummer 8. 1937, sprich 4 Jahre später, verließ ich ihn und ging nach Paris und dann später nach London. Dort nahm ich dann MGM unter Vertrag. Gute Wahl. Ich komme immer noch nicht auf den Namen, aber nee. Ich weiß jetzt sicher, dass sie es... In London, und das ist Hinweis Nummer 9, bekam ich meinen Künstlernamen, den es jetzt zu erraten gilt, und wurde als schönste Frau der Welt vermarktet. Ich brachte die Kopfbedeckung für die Frau zurück und färbte meine Haare. Die Kopfbedeckung für die, war die weg, die Kopfbedeckung für die Frau? Ja. Wo war die hin? Aus der Mode. Aus der Mode. Also sozusagen sowohl so Dinge wie den Turban, das Kopftuch oder auch den Hut hat sie sozusagen wieder... Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das weg war, aber es existiert doch immer so. Das war so, mal so, eine, so Tücher und es, so. Es war das für eine Frau quasi geradezu obszön, solche Kopfbedeckungen zu tragen. Das war dann erst ab den Ende der 40er Jahre kam das. Auch wenn es einfach nur so Tücher waren, so Hausfrauentücher. Ja, das ging schon irgendwie, aber wir reden hier ja von, also wirklich. Der Öffentlichkeit, ja. Ja. Du hast und, recht. Müsste man die junge Dame anhand ihres Künstlernamens kennen oder des echten? Ich denke eher den Künstlernamen. Okay. Hinweis Nummer 10. Hinweis, es gibt 11 Stück. Und jetzt kommt eher der Hinweis an die Nerds. Das war Hinweis Nummer 10, genau, ja, dass es 11 Hinweise gibt. Oh, da gibt es ja doch 12, nein, mein 13 haben wir es. Im Videospiel Half-Life 2 ist ein Schoßtier nach mir benannt. Lamar. Richtig. Heidi Lamar. Ja. Heidi. Heidi Lamar. Oh, ja. Ah, sehr gut. Echt, der Name geht auf sie zurück? Ja. Nein. Korrekt. Echt? Das ist ja geil. Die Rede ist von Heidi Lamar. Und Hinweis Nummer 11 hier noch gewesen. Geboren als Hedwig Eva Maria Kiesler, war ich eine der berühmtesten österreichisch-amerikanischen Filmschauspielerinnen und Erfinderinnen. Ich habe einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Die Electronic Frontier Foundation, EFF, verlieh mir den Pioneer Award in Würdigung meiner Erfindung. Das ist ja der Hammer. Und ich sag immer noch, dass ich nicht auf Namen komme. Nee, ich kannte die auch nicht. Ich habe nur zufällig letztes Jahr einen Talk über die gehört. Und Half-Life gespielt. Und Half-Life gespielt, ja. Also schön qualifiziert. Schön, dass sowas dann hilft. Sowas bleibt hängen. Ja, sehr gut. Also da kann ich dir, glaube ich, alle Charaktere aufzählen. Tja, schön. Sollen wir noch einen? Na klar. Ja. Oh, jetzt wenn wir hier gerade so nett zusammensitzen. Jetzt hat, glaube ich, mein Handy hier geknarzt. Entschuldigung. Ich habe noch einen. Der ist jetzt etwas schwieriger als der Dr. Oetker von vorhin. Och. Also strengt euch an. Laut New York Times bin ich eine der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Kurt Cobain. Warm? Sie hat aber die Schwierige verstanden. Sehr nah dran. Und irgendwie ist das gefühlt jede zweite Person, über die wir reden. Kurt Cobain. Das ist so eine heimliche Regel, an die du dich nicht hältst. Das muss jemand sein, den man eben kennt, der eine gewisse Wichtigkeit hat. So. Ja, deswegen. Wie irgendwelche Sportler, was mega mein Ding ist, Asi-Sport und so. Den Max Schmeling, den trägt er mir heute noch nach. Nein, aber nicht den böse. Den kann man schon kennen. Eben, ja. Eben. Ja. Also so Passivsport ist einfach echt nicht meins. So. Passivsport aufs Maul. It's on. Also nein, halt, ist halt Sport gucken und irgendwie Personen aus Sport und Co. sind mir oft nicht so gut bekannt. Ich mach mal lieber, bevor es hier eskaliert. Denke, Nummer nee, zwei. Ich tu niemandem was. Das der Trauerzug zu meiner Beerdigung war über einen Kilometer lang. Princess Diana. Nein. John F. Kennedy. Nein. Verdammt. Aber es sind wahrscheinlich beide auch in dieser Liste. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Dann, wenn man das so sieht, sind 100 gar nicht so viel eigentlich. Ja, stimmt. Mutter Teresa? Nein. Über die haben wir schon mal geredet, ne? Mhm. Ja, nee, die eignet sich nicht für diese Liste, habe ich herausgefunden. Drittens, mein Spitzname lautete Tiger. Meinen richtigen Namen kennt kaum jemand. Bekannt geworden bin ich unter dem Namen, den mir irgendein religiöser Führer verpasst hat, weil er der Meinung war, ich sei die Reinkarnation einer großen Persönlichkeit. Das klingt jetzt aber tatsächlich nach einem Boxer, finde ja. ich. Tiger Woods. Tiger Woods? Oder nach einem Golfspieler, ja. Mohammed Ali war dieser Boxer, oder? Ja. Das war ein Boxer, ja. Nee, der ist es auch nicht. Der Dieter. Also, nee, ich gebe euch keine Tipps. Jetzt wirst du ein Fernsehkoch, der einfach Tiger ist. Aus den 70er Jahren, den niemand kennt. Nach dem Tod meiner Frau bin ich mit einer geklauten Uniform mit dem Zug durch ganz Indien gefahren. Ohne Fahrkarte und ohne von Kontrolleuren behelligt zu werden. Ist es Sergeant Pepper? Nein. Ich heiratete auch ein zweites Mal, und zwar die Cousine meiner Frau. Und dann noch ein drittes Mal. Insgesamt wieder die Cousine, oder? Die Schwester der Cousine. Insgesamt hatte ich 6 Kinder. Das hat nicht geholfen. Ja, das hilft euch nicht weiter. Der T-Shirt halt. Aber also, da steckt schon ein Hinweis jetzt drin, aber wenn ihr mich auch nicht ausreden lasst, ne? Wir haben ja auch jetzt schon, also Indien, wird ja, also man reist ja nicht durch Indien, wenn man ganz woanders wohnt. Der Mann, der so. Hier. Ja. Und ja. Reinkarnation von was Besonderem in Indien kann ja nah nur dran. Der Dalai Lama sein. Der ist nah dran. Aber jetzt, wer war mal der falsche Dalai Lama? Du bist weit weg. Mist. Mahatma Gandhi. Nein, auch nicht. Der nicht. Vor allem... Ein Tier, das mega bekannt für ist, für friedfertigen, passiven Protest. Tiger! Ich gibt auch Panlope-Piger. Wer weiß nicht, Mahatma Tiger Gandhi. So kennt ihr ihn nicht. Ich gebe euch mal den fünften Hinweis. Ja, bitte. Mein Beruf fand mich mit Anfang 20. Meine Hauptqualifikationen waren mein charmantes Lächeln und die Tatsache, dass zwei Leute vor mir die medizinische Untersuchung nicht bestanden hatten. Moment, Lächeln und dann... Untersuchung. Also er war gesund und er war charmant. Und er hatte den Job. Boah. Wo macht man so eine Untersuchung? Üblicherweise für harte körperliche Arbeit oder für Militär? Militär eher, ne? Ja. Oder heutzutage Beamtenlaufbahn, aber das glaube ich mal eher weniger. Sehe schon, jetzt kommen sie richtig aber ins Grübeln. Aber da kommt noch viel charmant dazu. Genau. Ja, eben, also da ist Pressesprecher fürs Militär. Voll einfach ein Typ, der vor dir steht. Hey, komm zum Militär. Und grinst groß in die Kamera. Und alles so, wow, der grinst so toll. Da gehe ich hin. Der Mann, der die schönen Bundeswehr-Werbespots macht. Nein. Oh ja. Oder den Bundeswehr-YouTube-Kanal. Alter Schwede. Oder die Werbung von der österreichischen Äquivalent vom Heer. Also ich habe noch einen schönen Hinweis, der euch wieder in eine neue Richtung führen wird, glaube ich. Danke. Sehr gut. In einem Zoo in meiner Heimat steht eine Statue von mir. Enthüllt hat sie mein Weggefährte und bester Freund. Nee. Kurt Cobain. Die sind ja nicht so bedeutend, oder? Diese zwei Las Vegas-Typen. Nee, das hat auch nichts mit dem Zoo. Das hat mit Tiger zu tun. Gesucht ist der weiße Tiger von Siegfried und Roy. Die kennt kaum jemand. Vor allem der Tiger hat den Spitznamen Tiger. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Aber eins hat er, ein echt gutes Lächeln. Das stimmt. Und besonders, wenn er satt ist. Er war wahrscheinlich auch gesund. Etwas Mensch zwischen den Zähnen. Ah. Unangenehm. Das gefällt mir sehr gut. Also ich finde, dafür allein... Hast du doch einen extra Hinweis verdient, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir hätten Preise mitbringen sollen. So. Ja. Das wäre mir jetzt tatsächlich ein Preis wert gewesen. Nur leider habe ich keine. Kriegst du einen Aufkleber dann? Am besten für Chips, oder so, die jetzt so richtig krispig. Wir sind schon bei Hinweis Nummer 7. Oh Mann. Königin Elisabeth II. Verlieh mir die George Medal, die zweithöchste zivile Auszeichnung des Vereinigten Königreichs und des Commonwealths, für meinen außerordentlichen Mut. Doch, Brite in Indien. Mhm. Und des Commonwealths, also der war ja dann in Indien sowieso Teil des Commonwealths. Ah nein, ich wollte ja keine Hinweise geben, sorry. Ja. Ich nehme das zurück. Schon vergessen. Was? Aber was? Wichtig, nicht eine militärische Auszeichnung. Ja. Das finde ich eigentlich ganz entscheidend in der Richtung. Riot. Aber also ich meine, wenn es um, ja wobei, ich meine, wenn es um charmante Menschen geht, Botschaften, irgendwelche politische Posten, aber dann braucht man ja den körperlichen Eignungstest eigentlich eher nicht. Ja, außer natürlich, du bist dann beim Militär und dann tatsächlich, wie du gesagt hast, ich meine, Pressesprecher vielleicht nicht unbedingt, aber irgendeine Person, ein Diplomat oder ähnliches. Kein Diplomat, aber mir gefällt, wie ihr denkt. Ja. So Militärattaché oder so irgendwie. Botschafter. Der Typ, der das Dschungelbuch geschrieben hat. Nein, auch nicht. Schade. Ah, das gefällt mir gut. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ihr wirklich noch drauf kommt, aber ihr denkt auf jeden Fall schon in gute Richtung. Wir auch nicht. Keine Sorge. weil mir mein genaues Geburtsdatum nicht bekannt war, feierte ich meinen Geburtstag einfach jedes Jahr am Jahrestag meines größten Erfolgs, dem 29. Mai. Ja, wann war das mit der Normandie? Das war früher. Und es war nicht Ahnung, oder später. Und es war nicht in Indien. Nicht? Die indische Normandie. Schön, ganz im Norden. Schönes Stückchen Land. Wir überfallen Nordindien vom Meer aus. Moment. Von welchem? Wer kennt das nicht, ja. Nix, nein? Ja, nein. Bitte weiter. Reich gemacht hat mich jener Erfolg jedoch nicht. Schlimmer noch, ich fiel danach in meiner Heimat in Ungnade und verbrachte den Rest meines Lebens im Exil, wo ich 1986 im Alter von 71 Jahren verstarb. Das klingt aber echt nach abgebranntem Schriftsteller jetzt plötzlich. Nee, Schriftsteller, falsche Richtung. Oder er hat für die Unabhängigkeit Indiens gekämpft. Was natürlich oder dem... Oder dagegen. Nee, dagegen gäbe keinen Feiertag mehr. Ja, aber dafür würde er wahrscheinlich auch keine Auszeichnung geben, oder? Kommt drauf an, nicht, wie die Briten so drauf sind in der Richtung. Ja, halt die Frage, hat er vielleicht die Auszeichnung gekriegt und hat dann gemerkt, so, irgendwie ist es, was ich tue, doch doof und hat die Seiten gewechselt. Aber eine bessere Frage ist, selbst wenn es so wäre, würdest du einen Namen kennen von einer Person, die für sowas einen Preis gekriegt hätte? Naja, wenn vielleicht am Schluss es heißt, ja, das war der Befreier Indiens oder also irgendwie... Und dann? Wer werden das dann? Ja gut, Top 100. Aber stimmt wieder unter den Top 100. Das ist spektakulär, das gefällt mir sehr gut hier alles. Ja. Wir kratzen bestimmt ganz, wir schrammen bestimmt immer am Thema ganz schlamm vorbei. Ein Name, den man schon 100-mal gehört hat. Ihr nähert euch und entfernt euch wieder. Ist es der Typ, der Tiger Electronics gemacht hat, diese kleinen Mini Videospieldinger? Nein. Also letzter Hinweis. Der den Tigerbalsam erfunden hat, wo man bis geheilt wenn krank ist. Oder Janosch, der die Tigerente erfunden hat. Es ist die Tigerente. Ja! Nein. Mein Sohn und der Sohn des Statuenfreundes, also der aus dem Zoo mit der Statue. Mein Sohn und der Sohn des Statuenfreundes Sir Edmund Percival Hillary erwiesen uns eine große Ehre. Zum 50. Jahrestag unserer Everest-Erstbesteigung erklommen auch sie gemeinsam den Gipfel. Ach, wie heißt sie denn? Ich wäre sehr stolz gewesen. Wie heißt sie denn? Oh, ich hatte eine Hörspielkassette darüber, glaube ich, über die Besteigung. Ich glaube, ich habe mal einen Film darüber gesehen. Das war mal eine 1-Million-Euro-Frage bei Wer wird Millionär? Holla. Tja, keine Million für uns. Ging's jetzt? Also wisst ihr, um wen es geht? Edmund? Edmund? War nicht einer Edmund? Edmund Percival Hillary. Also das war der Erstbesteiger des Mount Everest. Es geht nicht um den zweiten, oder geht es um den zweiten, um den Sherpa? Genau. Es geht um den Sherpa. Oh. Nee, dann bin ich raus. Geht um das den, Publikum um den weiß Bescheid. Ja, die Aufnahmeleitung weiß es. Möchtest du lösen? Dein Headset ist ausgeschaltet. Wir hören dich nicht, aber, aus guten Gründen. Aber ruf doch mal laut. Ganz genau. Es ist Tenzing Norgay. Oh, okay. Tatsächlich noch nicht gehört. Doch. Ja, nichts. Ich habe schon, aber nie im Leben hätte ich das wieder irgendwo herkramen können. Ja. Genau, aber ich hätte mich auch zufrieden gegeben mit dem Sherpa von Hillary auf dem Mount Everest. Das hat Judith ja quasi gelöst. Das wäre eigentlich irgendwie traurig. Nee, also ich habe bewusst was Schweres ausgesucht, weil ich wollte es euch jetzt hier in der großen Runde, ich wusste ja nicht, wer alles kommt. Also bei Hillary wusste ich dann, dass es wahrscheinlich nicht um den zweiten Bergsteiger, sondern um den Sherpa geht. Aber. Ja, der Witz ist, dass es höchstwahrscheinlich, oder so argumentieren viele in seiner Heimat, eigentlich der Erste war, der auf dem Gipfel war. Und, es gibt nämlich auch ein Foto von Hillary. Foto... Wie sie letzten Meter andersrum. Hochkommt nee, andersrum. Und dann so, oh, sie war die Erste. Ey, Moment, wer war als Erstes und hat irgendwie Fotos gemacht? Genau, das ist nämlich der Gag. Es gibt kein Foto von Hillary, sondern nur ein Foto von Tenzing Norgay oben. Und es wurde damit verargumentiert, dass einfach Tenzing nicht wusste, wie man fotografiert. Aber Fakt ist, dass es eigentlich nur ein Beweisfoto gibt, das den Sherpa auf dem Gipfel zeigt. Ach, tut mir leid, ich kann leider nicht fotografieren. Kannst du mal kurz für mich? Und der ist ja eigentlich aus Nepal. Und hinterher ist er in seiner Heimat in Ungnade gefallen, weil er in Indien an einem Bergsteigerinstitut, irgendwie das in dem Zoo angesiedelt war, einen Job angenommen hat. Und das hat ihm seine Heimat übel genommen. Und was hat das jetzt mit Kurt Cobain zu tun? Das klären wir in der nächsten Folge. Ah, das ist schön. Dafür brauchen wir dringend wieder Dominik. Dem kann ich ja nochmal hier das letzte Wort schnell geben. Es ist Kurt Cobain. Und ich glaube, damit können wir auch langsam uns mal dem Ende dieser Folge nähern. Ja. Herzlichen Dank, vielen Dank fürs Mitspielen an euch alle. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, tatsächlich. Ja, mir auch. Ich hoffe, das machen wir nächstes Jahr wieder. Yeah, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören zu Hause in den Livestreams. Und danke an den Podcast. Pirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.